Name ist Gemini, ich hab das perfekte Timing. Bin keiner, der davon rennt, ich bin sicher kein Feigling. Für mich sind viele, die am Mic stehen, höchstens Durchschnitt. Wollen mit Mic rappen, aber ich war's, der das Kabel durchschnitt. Ja, das darf ich mir erlauben, denn ich habe doch den Glauben. Kauf lieber meinen Shit, du sollst ihn dir nicht saugen. Nein, das war nur Spaß, würde ich doch nicht sagen, denk mal. Bin bald vielleicht bekannt und man errichtet mir ein Denkmal. Denn ich hab Talent, bin clever und vielseitig verwendbar. Ein Kilo für 6 Höcken, auf den Deal scheiß ich, Moment mal. Das geht nicht klar, ist zu teuer und schmeckt nicht wie Rosinen. Ist halt einfach nicht in Ordnung, wie flirten mit den eigenen Cousinen. Und sag diesmal bitte nicht wieder, ihr seid alle gut drauf. Das ist unrealistisch, wie wenn ich freiwillig vor den Zug lauf. Nein, das bringt doch alles nichts, wie wenn ich Reis zähle. Ein Wort gegen mich und ich zerleg dein Studio mit der Kreissäge. Gemini, ich bleib so wie ich bin. Fang nicht an zu spinnen, das ist halt mein Ding. Gemini, ich hoffe ihr seid mit dabei. Und wenn ja, dann geh ab und schrei. Gemini, ich bleib so wie ich bin. Fang nicht an zu spinnen, das ist halt mein Ding. Gemini, ich hoffe ihr seid mit dabei. Und wenn ja, dann geh ab und schrei. Es gibt viele Rapper, die haben mein eigenes Trainingsgerät. Wollen Beef, aber nach einer Leine von mir sind sie querschnittsgelähmt. Ist doch klar, gegen mich haben andere Rapper das Nachsehen. Du willst wissen, wann unser nächster Auftritt ist? Musst du nachsehen. Wenn nicht, kein Thema, mein Shit ist nicht langweilig wie Balladen. Schlechte Phasen muss man auf sich nehmen, so wie Strapazen. Das gehört nun mal dazu, aber meine Raps sind einfach einzigartig. Du willst wissen, wie ich das mache? Kein Ding, verrate ich. Einfach immer daran glauben und stets alles geben, von wegen. Manchmal läuft alles nach Plan, manchmal liegt man voll daneben. So ist das halt im Leben, man braucht immer Mut und Ehrgeiz. Manchmal wird es nervig und unangenehm wie Juck. Man muss mal was riskieren, wie mit dem Kilo über die Grenze. Das kann mich senden, wie Autofahren ohne Bremse. Denn das ist einfach bewiesen, hör auf mich und glaube mir. Pass auf oder ich bearbeite dich mit einem Schraubenzieher. Gemini, ich bleib so wie ich bin. Fang nicht an zu spinnen, das ist halt mein Ding. Gemini, ich hoffe ihr seid mit dabei. Und wenn ja, dann geh ab und schrei. Gemini, ich bleib so wie ich bin. Fang nicht an zu spinnen, das ist halt mein Ding. Gemini, ich hoffe ihr seid mit dabei. Und wenn ja, dann geh ab und schrei. Gemini, Gemini, Gemini, Gemini, Gemini.